Peter, vielleicht solltest du auf deiner Spur bleiben. Aber dann macht es doch keinen Spaß. Ja, genial. Pass auf! Mensch, Jus, glaubst du, ich bin blind? Aber jetzt aber genug mit den Spielchen. Jetzt gebe ich Vollgas. Da ist eine Kurve, meinst du, das schaffst du noch? Was ist das denn für eine Frage? Ich bin Meister der Wüstenstraße. Schon vergessen. Ich meine ja bloß, falls dir jemand entgegenkommt. Dann habe ich Pech gehabt. Pass auf, der Mercedes! Ah! Immerhin, so weit ist in diesem Level noch keiner von uns gekommen. Jetzt bin ich dran. Ha, keine Chance, Jus. Der König der Wüstenstraße ist unschlagbar. Das werden wir ja sehen. Hi, Leute. Hi, Blacky. Was ist denn hier los? Spielerle, Justus versagt auf ganzer Linie. Gar nicht wahr. Aha. Ja, da will ich auch gleich mal. Klar, Just ist bestimmt gleich fertig. Witzbold. Das glaube ich allerdings auch. Ach, bevor ich es vergesse, Just. Draußen an der Straße, direkt neben dem roten Tor zum Schrottplatz, da steht so ein alter brauner Koffer rum. Der ist halb im Gebüsch versteckt, deshalb wäre ich fast drüber gestolpert. Gehört das Ding vielleicht zu euch? Nicht, dass ich wüsste. Ist was drin? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht aufgemacht. Wenn er morgen früh noch da steht, dann frage ich Tante Mathilda. Sag ich doch, Justus, du hast keine Chance. Ich schlag dich schon noch. Das ist alles eine Frage der Strategie. Ich habe es mit offensiver Fahrweise versucht, doch vielleicht ist die defensive Taktik die bessere. Es geht aber auch um Geschwindigkeit. Wer über die Straße kriegt, verliert ebenfalls. Ein kalkulierbares Risiko im Hinblick auf die Geschwindigkeit halte ich für vertretbar, solange man grenzwertige Gefahrensituationen meidet. Stell dich doch einfach den Tatsachen, Just. Du bringst es nicht. In Computerspielen hast du keine Chance gegen mich. Computerspiele sind eine streng logische Angelegenheit. Für jede Situation gibt es eine optimale Verhaltensweise, eine Strategie. Und die gilt es herauszufinden. Das sehe ich ganz anders. Bei Spielen wie diesem braucht man Intuition. Man muss vorausahnen, was als nächstes kommt und dann ganz spontan entscheiden, was man tut. Das hat mit Logik nicht viel zu tun. Ja, den schwarzen Mercedes hast du offensichtlich nicht vorausgeahnt. Ja, und trotzdem bin ich weitergekommen als du. Okay, Kollegen. Boah, mir reicht's. Ich hab schon viereckige Augen. Ich fahr jetzt nach Hause. Schon irre spät. Kommst du mit, Peter? Oh, yep. Mach nicht mehr so lange, Just. Dabei setzt du nur Speck an. Dann schlaf mal gut, ne, Just? Nacht, ihr beiden. Hast du es auch gehört? Bin ja nicht taub. Was war das? Weiß es nicht. Oh. Oh. Mann, war nur eine Katze. Mensch. Mann, ein einziges Geräusch und schon habe ich das Gefühl, in Lebensgefahr zu schweben. Das kommt davon, wenn man jahrelang als Detektiv unterwegs ist. Das war jetzt aber keine Katze. Was ist das? Ein Koffer. Um genau zu sein, der Koffer. Der Koffer? Ja, der Koffer, der im Gebüsch stand, als ich heute Abend ankam. Man muss kein Detektiv sein, um sich ausmalen zu können, was passiert ist. Jemand hat ihn am Zaun stehen sehen und hat ihn dann rübergeworfen. Punkt. Komm, bringen wir das Ding zu Justus. Just, wir sind's nochmal. Bist du sonst nicht so schreckhaft, Justus? Sag mal, was treibst du denn da? Moment mal, lass mich doch mal sehen. Ich wollte lediglich sehen, ob das Spiel vielleicht einen Fehler in der Programmierung hat. Ich glaub's nicht. Peter, siehst du, was das ist? Ehrlich gesagt, nein. Der Justus hat versucht zu schummeln. Er wollte den Highscore knacken. Aber nicht, indem er ein Rennen gewinnt, sondern indem er in das Programm reingeht und seinen Namen auf Platz 1 einträgt. Ich gebe zu, ich wollte nachsehen, ob es möglich wäre. Das heißt aber nicht, dass ich es gemacht hätte. Mein Vertrauen in dich ist tief erschüttert, Justus. Dein Ärger hat dich so weit zerfressen, dass du nicht mal mehr beim Computerspiel verlieren kannst. Jetzt hört schon auf. Warum seid ihr überhaupt zurückgekommen? Irgendein Trottel hat den Koffer, der an der Straße stand, über den Zaun auf den Schrottplatz geworfen. Also, gehört das Ding nun Onkel Titus? Kommt mir tatsächlich irgendwie bekannt vor. Ist was drin? Keine Ahnung, ich hab keinen Röntgenblick. Fühlt sich aber so an. Soll das heißen, ihr habt noch nicht reingesehen? Du hättest es uns doch nie verziehen, wenn wir den Koffer ohne dein Beisein geöffnet hätten. Das stimmt. Kommt mir wirklich ziemlich bekannt vor. Aber nicht, weil ich ihn schon mal bei Onkel Titus Beständen gesehen habe. Ja, sondern? Wenn ich das wüsste. Okay, Kollegen. Letzte Wetten werden angenommen. Was glaubt ihr, ist in dem Koffer? Schmutzige Wäsche. Ein Haufen Geld. Zombie-Videos. Gut, wer am nächsten dran ist, kriegt ein Ei spendiert. Aber das ist... unglaublich. Kollegen, mir scheint, ich habe die Wette glasklar gewonnen. 50 $100-Scheine in einem Bündel. Macht $5,000 pro Bündel. Wie viel haben wir? Moment mal. 30, 35, 40, 40, ja dann sind das $200,000. Mann, Wahnsinn. Wer hat denn so viel Geld? Und vor allem, wieso fliegt es über unseren Zaun auf den Schrottplatz? Ja, genau. Ja, das Geld muss schon die ganze Zeit in dem Koffer gewesen sein. Und der stand stundenlang an der Straße, einfach so. Den hätte ja jeder mitnehmen können. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen hat ihn jemand über den Zaun geworfen. Ist das nicht merkwürdig? Würdest du einen Koffer einfach so auf ein fremdes Grundstück werfen, ohne vorher nachzusehen, was drin ist? Ja, wir bestimmt nicht. Aber ist ja nicht jeder so neugierig wie wir, hm? Na, jedenfalls hat derjenige nicht in den Koffer gesehen, sonst hätte ihn kaum weggeworfen. Vielleicht eine Panikreaktion. Bei so viel Geld kann man leicht Unüberlegtes tun. Ach Quatsch! Unüberlegt wäre, mit dem Geld nach Südamerika auszuwandern oder so. Aber doch nicht, es über den Zaun zu schmeißen. Das ist doch keine Bombe. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls liegen hier $200,000 auf unserem Schreibtisch. Fällt euch dazu nichts ein? Ja, was willst du denn hören? Was wir damit tun sollen? Bringen wir das Geld zur Polizei? Oder setzen wir uns nach Südamerika ab? Mit der Polizei sollten wir bis morgen warten. Ich werde jedenfalls nicht Kotters heiligen Zorn auf mich ziehen, indem ich mitten in der Nacht bei ihm anrufe. Ja, wir können den Koffer doch hier nicht stehen lassen. Das ist viel zu riskant. Ich werde ihn mit in mein Zimmer nehmen. Die Gefahr, dass er unter meinem Bett gestohlen wird, während ich drin liege, ist denkbar gering. Morgen früh werde... Ah! Was ist denn los, Peter? Nichts. Ich dachte, ich hätte etwas am Fenster gesehen. Und was soll das gewesen sein? Ein Schatten oder so... Vielleicht bloß wieder die Katze. Vielleicht sind deine Nerven einfach etwas überreizt. Wen wundert's? Wenn $200,000 vor mir liegen, sind meine Nerven immer überreizt. Jedes Mal. Und deshalb sollten wir jetzt alle schlafen gehen. Morgen früh gehen wir frisch und ausgeruht aufs Polizeipräsidium und liefern den Koffer ab. Was ist denn das? Ist da noch Nacht? Brennt da Licht? Justus, es brennt! Komm runter! seid ihr da überhaupt? Die Autoreifen. Wir brauchen einen Schlauch. Hier, ich hab einen. Los, anschmeißen. Wassermarsch. Das war knapp. Oh Gott, Justus, geht es dir gut? Bist du verletzt? Hast du den Qualm eingeatmet? Alles bestens, Tante Mathilda. Wie konnte das denn nur geschehen? Wieso haben die Reifen gebrannt? Hast du etwa geraucht? Ich habe geschlafen, Tante Mathilda. Glut kann sich lange halten. Vielleicht hat jemand eine brennende Zigarette über den Zaun geworfen. So weit fliegen Zigaretten aber nicht. Woher weißt du denn, wie weit Zigaretten fliegen? Ich rauche nicht, falls du das meinst. Dann ist es ja gut, trotzdem. Autoreifen fangen ja nicht von alleine Feuer. Vielleicht war es auch nur ein dummer Streich. Oder es war ein Ablenkungsmanöver. Ein Ablenkungsmanöver? Wie meinst du das? Ich muss zurück ins Haus. Aber Justus, was ist denn los? Koffer ist was? Das gibt's doch nicht. Und du meinst, der Täter hat das Feuer gelegt, um euch drei aus dem Haus zu locken? Wenn du mich fragst, liegt das auf der Hand. Aber woher wusste der Täter, dass der Koffer in deinem Zimmer versteckt war? Woher wusste er überhaupt von dem Koffer? Denk mal scharf nach. Es gibt nur eine logische Erklärung. Ja, aber natürlich. Wir wurden belauscht. Sehr gut, Bob. Genau so sehe ich das auch. Der Kofferdieb war auf dem Schrottplatz und hat uns belauscht. Frage 1... Was wollte er hier? Den Koffer klauen. Richtig. Frage 2. Wie lange war er bereits auf dem Schrottplatz? Er war schon die ganze Zeit da. Der Täter hielt sich auf dem Schrottplatz versteckt und wartet darauf, dass jemand den Koffer über den Zaun schmeißt. Es war eine Übergabe, die fehlschlug, weil wir dazwischen funkten. Genau das denke ich auch. Der Koffer flog über den Zaun und fiel euch direkt vor die Füße. Somit hatte der Täter keine Gelegenheit, ihn an sich zu nehmen. Also belauschte er uns und entwickelte den Plan mit der Brandstiftung. Der ja auch vorzüglich funktioniert hat. Ja, klingt logisch. Nur leider werden wir nie erfahren, was es damit auf sich hat. Beide dürften längst über alle Berge sein. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Weil der Dieb zwar den Koffer hat, ihm aber inzwischen aufgefallen sein sollte, dass er mit einem Stapel alter Computerzeitschriften nicht so viel anfangen. Computerzeitschriften? Ich verstehe nur Bahnhof. Öffne mal die Bodenluke. Das Geld, aber... Regel Nummer 1, unterschätze nie den Intellekt des Justus Jonas. Du hast das Geld aus dem Koffer genommen? Wieso? Es war ganz einfach. Gestern Nacht glaubte Peter etwas am Fenster gesehen zu haben und ich hatte das Gefühl, dass da wirklich jemand war. Nachdem er weg war, zog ich die Vorhänge zu, packte das Geld aus dem Koffer in diese Plastiktüte und legte stattdessen einen Stapel Computerhefte hinein. Just, das ist großartig. Mir war gar nicht klar, dass ich mit meinen Beobachtungen einen so großen Einfluss auf dich habe. Da kannst du mal sehen. Ich habe viel mehr Vertrauen in dich, als du glaubst. Ja, also was tun wir denn jetzt? Bringen wir das Geld zur Polizei? Das wird das Beste sein. Das sieht nach Arbeit aus, Freunde. Was ist denn, Tante Mathilda? Sei so nett und helft Titus beim Beladen des Pickups. Das geht ganz schnell. In Ordnung, Tante Mathilda. Kommt, es sind ja nur ein paar Kartons. So, Leute. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Geld. Wir hatten gerade beschlossen, es zur Polizei zu bringen. Das darf doch nicht wahr sein. Aber... Wo ist die Tüte? Du hast sie doch zurückgelegt, Just. Keine 5 Minuten her. Den schnappen wir uns. Schnappen? Wen? Den Geldräuber. Wie sollen wir das anstellen? Und was suchst du da eigentlich? Das hier. Der Empfänger für unseren Peilsender. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass... Doch, will ich. Ich habe gestern Nacht eine weitere Vorsichtsmaßnahme getroffen. Ich habe unseren Peilsender zwischen dem Geld versteckt. Aber ihr kennt ja das Problem. Die Reichweite ist sehr begrenzt. Wenn das Signal weiter als eine halbe Meile entfernt ist, haben wir keine Chance mehr, es zu orten. Der Sender ist in Bewegung. Richtung Osten, ziemlich schnell. Wenn wir uns nicht beeilen, dann ist er... Bald aus der Reichweite. Kommt, Kollegen. Peter, schmeiß deinen Wagen an. Aber ich bin mit dem Fahrrad hier. Wie bitte? Bob, was ist mit dir? Mist, ebenfalls Fahrrad. Oh, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Dein Onkel. Hoffentlich ist er noch nicht weg. Onkel Titus! Onkel Titus! Onkel Titus, bleib stehen! Was ist denn los? Haben wir einen Karton vergessen? Musst uns mitnehmen. Mitnehmen? Aber wohin denn? Was ist denn überhaupt los? Keine Zeit. Fahr los. Richtung Osten. Nun sag mir schon, was los ist. Weshalb müsst ihr den so dringend verfolgen? Er hat uns eine blaue Mülltüte gestohlen. Sie war sicherlich wertvoll. Ich tippe auf 5 Cent. Es war natürlich etwas drin. Ich nehme an, es hat keinen Zweck, dich zu fragen, was das war. Onkel Titus, ich bin sicher, das möchtest du nicht im Detail wissen. Vielleicht hast du recht. Da fahren im Taxi. Das muss unser Mann sein. Anhalten, Onkel Titus. Aua. Verzeihung, ist euch was passiert? Nein, nein, alles in Ordnung. Er steigt aus. Jetzt geht er zu diesem verfallenen Haus am Ende der Straße. Er umrundet es. Und weg ist er. Ha, die Luft ist rein. Was jetzt? Keine Frage. Wir folgen ihm. Soll ich euch helfen? Oder Schmiere stehen, oder wie das heißt? Nicht nötig. Mit diesem Bürschchen kommen wir alleine klar. Du kannst jetzt zu deinem Termin fahren. Du hast was gut bei uns. Darauf komme ich zurück. Eine Drecksbude. Hier ist das Glas einer Fensterscheibe eingebrochen. Schau mal rein, Peter. Was siehst du? Nicht viel, eine Menge Dreck. Ich geh mal rein. Hey, Peter, heute so mutig? Wie kommt's? Soll ich vor diesem Zwerg Angst haben? Jetzt beeilt euch, oder wollt ihr so lange warten, bis der Typ die Kohle so gut versteckt hat, dass wir sie nie wieder finden? Na, pass auf, dass du dich nicht hier an der... kaputten Fensterscheibe schneidest, Justus. Oh Mann, sieht's hier aus. Psst, sei mal still. Ich kann dir sagen, Mann, ich hatte echt nicht mehr geglaubt, an das Geld heranzukommen. Ey, scheiße, ich hätte das Teil letzte Nacht fast abgefackelt. Aber das ist doch... Skinny Norris. Gut gemacht, Mike. Ob diese 3 Pseudodetektive vorher schon gemerkt haben, dass das Geld weg ist? Naja, ist ja egal. Wir haben es endlich geschafft. Und weder Wagner noch Calhoun haben eine Ahnung, dass wir sie gelingt haben. Sobald Calhoun Wagner zur Schnecke gemacht hat, bin ich weg. Dann können diese unerträglichen Satzzeichen nerven, wen sie wollen. Du, aber da ist noch was. Skinny, wir müssen noch über was reden. Worüber denn? Ja, naja, wie soll ich sagen? Also wir teilen ja die Kohle und... Also ich finde, wir sollten sie etwas gerechter teilen. 20% für dich und 80% für mich. Ist mehr als gerecht. Hey, jetzt pass mal auf hier, ja? Streng genommen habe ich die ganze Arbeit gemacht. Du bekommst 20% von dem, was in dieser Tüte ist. Für 8 Stunden. Das ist ein verdammt guter Stundenlohn. Außerdem steht mir der schwierigste Teil noch bevor. Ich muss dafür sorgen, dass der Verdacht nicht doch auf uns fällt. Deinen Job hätte jeder Botenjunge erledigen können. Botenjunge? Hast du eine Ahnung, was Calhoun mit mir ansteht, wenn er rauskriegt, dass ich damit drinstecke? Dann bin ich tot, Mann! 20%! Und wenn Calhoun oder Wagner auch nur auf die Idee kommen sollten, dass wir sie gelingt haben, dann sind wir beide tot. $40.000. Damit linken wir jetzt hier. Der Rest ist für mich. Okay, okay. Ist ja schon gut. Ich schau dann mal ab. Viel Glück bei Zier. Mike, wenn du dich bei Calhoun verplappern solltest, wenn der Kerl wegen dir auf mich aufmerksam wird, wenn du die Sache verpatzt, dann bist du dran. Hey Mann, sehe ich so bescheuert aus? Dann ist ja gut. Die Freiheit ruft. Scheiße, Mann! Was? Ja, Wagner ist hier! Seine protzige Karre steht direkt vor der Tür! Mann, er kommt hierher, Skinny! Gib mir den Rucksack, Mike! Was? Willst du, dass Wagner die Kohle bei dir oder bei mir findet? Schmeiß ihn durch das Loch da in der Wand. Und uns genau vor die Füße. Sehr schön. Mr. Wagner, Beaumont, was machen Sie denn hier? Dir einen Besuch abstatten, Skinny. Und wen haben wir denn da? Mike Watson, Calhouns Laufbursche. Ich wusste gar nicht, dass ihr beiden so dicke seid. Na, wir sind halt alte Kumpels, Mr. Wagner, und Mike hat mir gerade erzählt, was passiert ist. Ist es wahr? Das Geld ist weg? Du weißt also schon Bescheid. Wie praktisch. Calhoun glaubt, ich hätte ihn reingelegt. Aber das habe ich nicht. Die 200.000 waren im Koffer, den du Zia übergeben hast. Bei Calhoun sind sie nie angekommen. Was lief alles nach Plan, Sir? Ich habe Zia am vereinbarten Treffpunkt getroffen. Ich gab ihr meinen Koffer, sie gab mir ihren. Halt's Maul, Skinny. Ich weiß, dass du das Geld bei Zia abgeliefert hast. Meinst du, ich lasse dich unbewacht durch Rocky Beach spazieren? Aber das haben sie doch getan. Für wie blöd hältst du mich? Beaumont hat dich beobachtet. Vielleicht hat Zia das Geld weggeschafft und den Koffer mit den Zeitungen Mr. Calhoun gegeben. Möglich. Oder Calhoun hat die Kohle kassiert und sich alles nur ausgedacht, um mich reinzulegen? Ich will dir mal was sagen, du kleiner Schlaumeier. Darauf bin ich selbst schon gekommen. Das Problem ist... verschwinde, Kleiner. Wie bitte? Du sollst dich verpissen, aber ein bisschen plötzlich. Hey Mann, ich bin ja schon weg. Das Problem ist, dass ich das Calhoun beweisen muss. Heute Abend um 8 sollen wir zu Calhoun kommen, um die Sache zu klären. Klar? Klar, Boss. Um 8, aber... Was aber? Sir, darf ich fragen, was Sie vorhaben, um aus der Sache herauszukommen? Ich muss das Geld finden. Und wie? Das weiß ich doch nicht. Beaumont, durchsuch das Haus. Wir müssen abhauen. Was? Glauben Sie etwa, das Geld ist hier? Nein. Los. Ich vertraue dir, Skinny. Aber Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Los, Beaumont. Bist du völlig verrückt geworden? Wie konntest du das Geld mitnehmen? Deshalb waren wir doch hergekommen. Da wussten wir ja noch nicht, dass ein Haufen Gangster hinter der Kohle her ist. Sag mal, Leute, können wir das auch später ausdiskutieren? Ich möchte mich gern außer Reichweite befinden, wenn Mr. Wagner und dieser Beaumont das Haus verlassen. Aber Onkel Titus ist doch längst weg. Nehmen wir uns ein Taxi. Bloß weg von hier. Das macht dann genau $8. Oh Mist. Hat jemand von euch Geld dabei? Nee. Nö. Ach, bezahlen müsst ihr mich schon, Jungs. Keine Sorge, wir haben nur kein Kleingeld. Können Sie einen 100er wechseln? Also was ist jetzt, Justus? Rufst du nun endlich die Polizei? Immer mit der Ruhe. Im Moment ist alles in bester Ordnung. Das Geld ist in Sicherheit. Wir sollten erst einmal in Ruhe über alles nachdenken. Was gibt es denn da nachzudenken? Am besten übergeben wir das Geld der Polizei, dann sind wir raus aus der Sache. Wenn die Polizei den Fall übernimmt, werden wir nie erfahren, um was es geht. Na und? Meine Neugier hält sich in Grenzen. Mensch, Just, ich bin einfach ein klitzekleines bisschen nervös, wenn du $200.000 auf deinem Schoß hin und her schaukelst. Kannst du das vielleicht verstehen? Na, ich bin auch nervös. Aber interessieren würde es mich schon, was hier läuft. Fassen wir die Fakten noch erstmal zusammen. Also, was wissen wir? Also, Skinny arbeitet als Botenjunge für Wagner. Er sollte den Koffer einer Zia geben, die das Geld dann wiederum an Calhoun weiterleitet. Aber das hat nicht geklappt. Weil Skinny den Koffer gegen einen anderen ausgetauscht hat. Ja, genau. Er hatte vorher einen, der genau gleich aussah, mit alten Zeitungen gefüllt und an der Straße im Gestrüpp deponiert. Skinny lief mit dem Geldkoffer am Schrottplatz vorbei. Im Vorbeigehen warf er den Geldkoffer über den Zaun, nahm den anderen und setzte seinen Weg fort, als wäre nichts geschehen. Den Geldkoffer sollte eigentlich sein Komplize Mike entgegennehmen, der sich hier versteckt hielt. Aber der Koffer fiel euch beiden vor die Füße. Das bekam Mike natürlich mit und unternahm daraufhin alles, um an das Geld heranzukommen. Na, genau so könnte es gewesen sein. Alle Achtung, Just. Wie schaffst du es bloß immer, einer völlig verwirrenden Geschichte doch noch einen Sinn zu geben? Logik, Zweiter. Intuition mag bei Computerspielen eine Hilfe sein. Beim Beantworten von verzickten Fragen ist sie jedoch nur im Weg. Dann wollen wir mal sehen, ob du damit auch mit Logik weiterkommst. Worum geht es bei der ganzen Geschichte? Es war eine Übergabe, okay. Skinny hat Zia einen Koffer gegeben und selbst einen bekommen. Aber was war da drin? Dafür haben wir definitiv zu wenig Informationen. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir unbedingt an dem Fall dranbleiben sollten. Oh Mann, dranbleiben, ich hab's geahnt. Können wir das Geld dann wenigstens in einem Bankschließfach deponieren, irgendwo, wo es wirklich sicher ist? Ich kann mich sonst überhaupt nicht entspannen. Kollegen, es gibt Ärger. Die Gangster sind hier. Oh Gott, Just, was hab ich dir gesagt? Jetzt sind wir dran. Immer mit der Ruhe, Peter. Es ist bloß Skinny. Ach so. Naja, immer noch schlimm genug. Ist er allein? Ja, ist er. Und er kommt direkt auf die Zentrale zu. Wieso denn das? Er weiß doch gar nicht, dass wir was wissen, oder? Werden wir erfahren. Weg mit dem Geld. Was machen wir jetzt? Was sollen wir schon machen? Mit Skinny sprechen. Das ist doch eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Skinny Norris. Nein, was für eine Überraschung. Wirklich ganz reizend, dass du mal vorbeischaust. Aber ich glaube nicht, dass wir verabredet waren. Sehr witzig, Dicker. Noch so ein blöder Spruch und ich poliere die Fresse. Willst du Ärger, Skinny? Kannst du haben. Ich will keinen Ärger, ich will mein Geld. Wenn deine Liquidität derzeit gefährdet ist, dann wende dich an deinen Arbeitgeber oder deine Eltern, nicht an uns. Quatsch nicht so eine Scheiße, Fettsack. Du weißt genau, wovon ich rede. Mike hat gesehen, wie ihr mit der Tüte vom Garten auf die Straße gelaufen seid. In Ordnung, Skinny. Spielen wir mit offenen Karten. Wir haben das Geld, da hast du recht. Dass es jedoch dein Geld ist, wage ich stark zu bezweifeln. Ihr verdammten Wichtigtuer. Ihr glaubt, ihr könnt euch in alles einmischen, was? Die guten, edlen, tugendhaften und makellosen Satzzeichen. Immer schön die Klappe aufreißen bei Sachen, die euch einen Dreck angehen. Ha, haben wir etwa darum gebeten, dass du uns $200,000 für die Füße schmeißt? Ich schlage vor, wir beenden diese fruchtlose Diskussion. Das sprachliche Niveau ist unter meiner Würde. Du hirnverbrannter Penner, du hast mich wohl nicht ganz verstanden. Ich will mein Geld. Skinny, lass mich los. Los, Skinny! Jetzt reicht's! Verschwinde hier und lass dich nie wieder blicken! Ich brauch die Kohle! Warum? Weil es meine ist. Falsch! Sie gehörte Mr. Wagner. Und nun sollte sie eigentlich bei Mr. Calhoun sein. Und du wolltest sie beiseite schaffen. Glaubst du eigentlich, dass wir total bescheuert sind? Woher wisst ihr Penner das alles? Weil wir eben keine Penner sind. Ich schlage vor, wir nähern uns der Thematik weniger erhitzt. Skinny, du willst das Geld zurück. Lass mich dir eins versichern. Du kriegst es nicht. Das habt ihr kein Recht. Wir haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, $200,000, die über einen Zaun fliegen, zur Polizei zu bringen. Leute, ich sagte weniger erhitzt. Du hast mich nicht aussprechen lassen, Skinny. Du kriegst es nicht eher, bis du uns im Detail erzählt hast, was hier vor sich geht. Das geht nicht. Was habt ihr vor? Wollt ihr Wagner und Calhoun hochgehen lassen? Vergesst es. Die Typen sind obergefährlich. Die lassen sich nicht so einfach einlegen. Du hast es doch auch versucht. Und versagt. Aber nicht, weil dir Wagner oder Calhoun in die Quere gekommen sind, sondern wir. Ganz recht. Du siehst also, Skinny, egal was passiert, du musst dich erstmal mit uns abgeben. Da diese Tatsache dir ebenso unangenehm sein dürfte wie uns, schlage ich vor, wir bringen es hinter uns. Na schön. Ich bin durch ein paar alte Kontakte an Wagner geraten. Er bot mir einen gut bezahlten Job für ein paar handlanger Aufträge an. Wagner ist ein Idiot. Aber so konnte ich auf leichtem Weg an viel Geld kommen. Und nahm an, wochenlang arbeitete ich für Wagner, wusch seinen Wagen, wimmelte Geschäftspartner am Telefon ab und erledigte kleine Besorgungen. Dabei lernte ich Wagners Umfeld kennen. Beaumont arbeitet schon seit Jahren für ihn. Und wer ist Calhoun? Ein Geschäftspartner. Wegner allerdings intellektuell und finanziell weit überlegen. Wegner hasst Calhoun. Er ist aber auf ihn angewiesen. Warum wurdest du überhaupt als Geldbote eingesetzt? Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn Wegner Calhoun das Geld persönlich gebracht hätte? Show! Die Übergabe war vor allem Show. Wegner wollte Calhoun beweisen, dass er für so läppische Beträge gar nicht erst aus dem Haus geht, sondern lieber einen Laufburschen losschickt. Zum anderen wollte er sehen, ob er mir trauen kann. Deshalb hat er mich von Beaumont beobachten lassen. Aber ich bin ja nicht bescheuert. Ich wusste natürlich, dass Beaumont mich nicht aus den Augen lässt. Deshalb hast du vorher einen Koffer, der genau gleich aussieht, im Gebüsch am Zaun versteckt. Da sich die Stelle direkt an der Straßenecke befindet und Beaumont noch nicht abgebogen war, hatte er dich für einen kurzen Moment aus den Augen verloren. Das war auch der Grund dafür, warum du dir ausgerechnet den Schrottplatz für unsere Transaktion ausgesucht hast. Er war auf dem Weg von Wegner zu Sia, der einzige Ort, der die nötigen Voraussetzungen mitbrachte. Neunmal kluges Arschloch. Genauso war's. Und du kannst sicher sein, dass ich nicht eure versiffte Müllkippe gewählt hätte, wenn es anders gegangen wäre. Ich muss schon sagen, Skinny, das ist ein ausgeklügelter Plan. Dank der Tatsache, dass du unter Beobachtung standest, wird dich niemand verdächtigen. Calhoun und Wegner werden sich gegenseitig diskreditieren und vielleicht darauf einigen, dass Sia den Koffer ausgetauscht hat. Spar dir dein Gequatsche, ich will jetzt die Kohle! Wir sind noch längst nicht fertig. Um was für ein Geschäft geht es hier, Skinny? Wofür musst du Wegner Calhoun $200,000 zahlen? Falschgeld. Calhoun produziert erstklassige Blüten und ist schlau genug, sie nicht selbst in Umlauf zu bringen, sondern verkauft sie an Idioten wie Wegner im Wechselkurs 1 zu 10. Wegner zahlt 200.000 echte Dollar und kriegt dafür 2 Millionen falsche. Wo stellt Calhoun das Falschgeld her? In seiner Villa? Puh, keine Ahnung. Wenn ich's wüsste, würde ich's euch bestimmt nicht auf die Nase binden. Das macht gar nichts. Ich denke, wir werden uns heute Abend in unmittelbarer Nähe aufhalten und uns selbst ein Bild von der Angelegenheit machen. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Hast du einen besseren Vorschlag? Ja. Wir bringen das Geld zur Polizei und schicken Inspektor Cotter und seine Leute um 8 zu Calhouns Villa, wo sie die Bande festnehmen können. Auf gar keinen Fall. Das ist mein Geld. Ihr werdet mir nicht die Tour vermasseln. Ah, und wer sollte uns davon abhalten? Du etwa? Ja doch. Es ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber ihr braucht mich. Wir brauchen dich? Niemand braucht dich, Skinny. Wir geben das Geld bei der Polizei ab und schicken sie zu Calhoun. Fertig. Das werden wir nicht tun, Zweiter. Was soll das heißen, Just? Natürlich werden wir es tun. Ich weiß, du willst wieder den Helden spielen und alle Rätsel alleine lösen, aber wir haben das Geld und die Gangster. Was sollen wir da noch ermitteln? Solange es keine Beweise für Calhouns Falschgeldhandel gibt, können wir ihm nicht die Polizei auf den Hals setzen. Also werden wir dem Gespräch beiwohnen. Sobald wir Beweise haben, verständigen wir die Polizei. Aber das Geld können wir doch wenigstens schon zur Polizei bringen. Nichts da! Du hast versprochen, dass ich es kriege, wenn ich euch die Wahrheit sage, Jonas. Ich habe lediglich gesagt, dass du es nicht kriegst, wenn du uns nicht Detail lieferst. Den Umkehrschluss daraus zu ziehen, ist jedoch nicht ganz folgerichtig. Oh! Du Arschloch! Das wirst du doch bereuen! Peter! Lass ihn los! Peter! Na schön, aber auf deine Verantwortung. Ihr seid solche Feiglinge. Das hat nichts mit Feigheit zu tun. Aber ich lehne jede Form von körperlicher Gewalt ab. Dass du nur allzu schnell zu diesem Mittel der Konfliktbewältigung greifst, bestätigt lediglich meine Meinung über dich, führt mich jedoch nicht in Versuchung, mich ähnlich barbarischen Verhaltensmustern hinzugeben. Du kannst quatschen, so viel du willst, Dicker. Aber ab jetzt spielen wir nach meinen Regeln, ist das klar? Ihr braucht mich. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ihr habt keine Ahnung, wo Calhouns Haus ist. Und ich garantiere euch, dass ihr es bis heute Abend auch nicht herausfinden werdet. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn ihr Calhoun und Wegner hochnehmen lasst. Mir soll's recht sein. Aber das könnt ihr nur mit meiner Hilfe. Und für die verlange ich das Geld. Tja, sehen wir so bescheuert aus? Wir sollen $200,000 für eine Adresse zahlen? Ich habe noch ein bisschen mehr als nur eine Adresse. Ich war schon bei Calhoun und kenne das Haus. Es ist unmöglich, da reinzukommen, es sei denn, ich helfe euch. Außerdem zahlt ihr keine $200,000, ihr gebt mir nur mein Geld wieder. Und wer garantiert uns, dass du die Wahrheit sagst? Ich. Das ist ja so, als würde man an den Weihnachtsmann glauben. Wir machen's andersrum. Du bekommst das Geld, wenn die Sache gelaufen ist. Auf gar keinen Fall, ich brauche das Geld sofort. Warum? Willst du heute noch nach Südamerika abhauen? Quatsch, ich brauche das Geld, weil... Ja? Weil... Spuck's schon aus, Skinny. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Es gibt einen Beweis, dass ich die Koffer ausgetauscht habe. Wegner und Calhoun haben ihn noch nicht bemerkt. Aber wenn sie ihn bemerken, dann bin ich dran. Ich muss einen Teil der Kohle Zier unterjubeln, damit sie ihn bei ihr finden und nicht mehr nach anderen Beweisen suchen. Skinny, die Menschheit hat noch nie einen so durchtriebenen Mistkerl wie dich hervorgebracht. Halt die Klappe, Sean. Was ist das für ein Beweis, der dich belastet, Skinny? Das geht hier einen Scheiß an. In deinen Augen mag das so scheinen, aber Du wirst es mir trotzdem sagen müssen, sonst kommen wir nicht ins Geschäft. Die Zeitung. Die Zeitung, die ich in den Koffer gelegt habe, habe ich aus der Mülltonne bei meinen Eltern. Sie haben sie abonniert. Ihr Name und ihre Adresse ist draufgedruckt. Aber das fiel mir erst heute ein. Bisher hat sich Calhoun die Zeitung offenbar noch nicht so genau angesehen, aber wenn er es entdeckt... Skinny, Skinny. Bei deinem erschütterten Mangel an Intelligenz ist es ein Wunder, dass... Spar dir den Quatsch! Ich muss den Verdacht auf Zier lenken, bevor Calhoun auf die Idee kommt, die Zeitung zu untersuchen. Und dafür brauche ich das Geld. In Ordnung, du kriegst deinen Teil sofort. Den Rest, nachdem wir die Aktion über die Bühne gebracht haben. Und das soll ich dir glauben? Tja, du hast wohl keine Wahl. Doch, wir machen es nach meinen Regeln. Wir treffen uns kurz vor 8. Ihr bringt den Rest des Geldes in einem Koffer mit. Wir verstecken ihn gemeinsam und ketten ihn an. Den Schlüssel habe ich allein. Später hole ich das Geld ab. Das hört sich vernünftig an. Bist du verrückt, Just? Du kannst dem Freak doch nicht das ganze Geld überlassen. Warum nicht? Er setzt sich nach Südamerika ab und wir sind ihn für immer los. Die Gangster kriegen wir trotzdem. Hört sich nach einem vernünftigen Geschäft an. Das hört sich nach purem Wahnsinn an. Ausnahmsweise muss ich Schisser Shaw recht geben. Es passt überhaupt nicht zu dir, dass du so einfach nachgibst, Jonas. Du führst etwas im Schilde. War deine Idee mit dem Koffer. Wir können den ganzen Tag noch fallen lassen. Dann gehen wir gleich zur Polizei und du gehst leer aus. Ich warne dich. Keine Tricks. Ihr werdet mich nicht der Polizei ausliefern, klar? Klar. Und wenn ich heute Abend das Gefühl haben sollte, dass was schief läuft, dass ihr mich verarschen wollt, dann verpfeife ich euch sofort. Abgemacht. Ich trau dir nicht, Jonas. Ich dir auch nicht, Skinny. Schließen wir den Pakt. Besser aus. So sollten wir es machen. Naja, es ist eine Kopie. Das ist nicht schwer zu übersehen. Aber sie ist viel besser als die letzten Versuche. Aber es ist immer noch eine Kopie. Die Rückseite bleibt weiß. Skinny wird es nicht merken, weil er keine Gelegenheit bekommt, sich den Inhalt des Koffers näher anzusehen. Und für eine Täuschung in schummrigem Licht reicht es allemal. Ich weiß nicht. Alles, was wir vorhaben, beruht auf Informationen, die von Skinny kommen. Die Hälfte des gesamten Planes ist auf Skinnys Mist gewachsen. Und wir laufen wie Deppen in die Falle. Nichts deutet darauf hin, dass es eine Falle gibt. Nein, aber es spricht auch nichts dafür, dass es keine gibt. Wir wissen nichts über diese Leute. Außer dem, was Skinny sagt. Ihm können wir aber nicht trauen. Das tun wir doch auch nicht, wie du siehst. Ja, aber wie können wir mit jemandem zusammenarbeiten, zu dem wir kein Vertrauen haben? Und ich garantiere dir, dass Skinny genauso denkt. Da ist was dran, Peter. Also ich habe auch ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Skinny hasst uns. Er kann uns ganz schön in Schwierigkeiten bringen, wenn er will. Skinny will sein Geld. Das hat für ihn oberste Priorität. Rachegelüste kommen erst in zweiter Stelle. Was hat er also davon, uns falsche Informationen zu geben? Dann scheitert die ganze Operation und er geht leer aus. Ist doch ganz logisch. Logisch, ja? So logisch wie dein Computerspiel etwa, oder? Just, man kann Skinny nicht mit Logik begegnen. Der Typ ist unberechenbar. Ich verstehe eure Skepsis nicht. Skinny kann uns niemals das Wasser reichen. Und ihr wisst genauso gut wie ich, dass wir mit Skinny noch eine Rechnung offen haben. Das ist unsere Chance, sie zu begleichen. Wenn du mich fragst, ist es purer Leichtsinn. Wenn er was im Schilde führt, dann werden wir das sofort merken. Ja? Ja. Na schön. Ob du es glaubst oder nicht, Justus, dir vertraue ich. Bisher hast du immer ein Ass im Ärmel gehabt. Einen genialen Plan, der sämtliche Eventualitäten abdenkt. Bitte sag mir nur, dass es auch dieses Mal der Fall ist. Dann bin ich schon beruhigt. Ich, ja klar. Ich bin für alles gewappnet. Alles bestens. Wenn ich schon sehe, wie er da steht, ist der Großkotz des Jahres, ey, widerlich. Da gebe ich dir uneingeschränkt rechts weiter, aber es wäre taktisch trotzdem klüger, Skinny deine Ablehnung nicht zu deutlich spüren zu lassen. Habt ihr das Geld dabei? Wir wünschen dir auch einen guten Abend, Skinny. Quatsch, kein Müllschrau. Glaubst du, wir sind jetzt die besten Kumpel? Wir haben nur einen Deal. Also ist das Geld in dem Koffer? Ganz recht. Zeig. Finger weg, Skinny. Bist du bescheuert, Mann? Mitnichten. Aber das Geld gibt es erst, wenn die Aktion gelaufen ist. Was soll das werden, Dicker? Was das werden soll? Ich kette den Koffer an. Du kriegst den Schlüssel zum Schloss und kannst den Koffer später abholen. Darauf soll ich reinfallen. Glaubst du, ich weiß nicht, dass ihr noch einen zweiten Schlüssel habt, um euch das Geld selber unter den Nagel zu reißen? Wenn du auch nur einen Hauch von Menschenkenntnis hättest, könntest du es nicht nur vermeiden, immer wieder auf zwielichtige Zeitgenossen reinzufallen, die über die Grenzen der Legalität hinaus operieren, sondern wüsstest auch, dass uns derartig profitorientierte Ziele stets fremd waren und immer noch sind. Ich habe genug Menschenkenntnis, um zu wissen, dass du mit deinem großmäuligen Quatsche nur ablenken willst. Ich habe hier ein eigenes Schloss mitgebracht. Dafür gibt es nur einen Schlüssel. Und den habe ich. Moment, wenn Skinny den Schlüssel zu dem Geld hat, könnte er uns bei Calhoun verpfeifen und trotzdem abhauen. Das läuft nicht. Wenn ich das tue, werde ich mich bei Wagner verpfeifen. Und dann bin ich geliefert. Wir haben einen Deal schon vergessen? Nein, Skinny, wir haben es nicht vergessen. Wir machen weiter wie besprochen. Na also, gehen wir. Vorne ist Calhouns Villa. Scheußlich. Das sieht ja aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Treffender Vergleich, Peter. Das Ding ist so hell beleuchtet, dass niemand es wagen wird, dort einzubrechen. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Ich werde gleich klingeln und mich sofort auf die Toilette verdrücken. Dort öffne ich das Fenster. Es ist im Erdgeschoss. Da könnt ihr einsteigen. Wenn du uns sagst, welches der unzähligen Fenster, wäre das hilfreich. Dass das nachher offen steht. Auf der rechten Seite. Schön. Und wie geht es dann weiter? Drinnen gibt es eine Galerie, von der ihr aus alles beobachten könnt. Aber ihr unternehmt nichts, solange ich noch im Haus bin, kapiert? Ich habe keine Lust, von der Polizei verhört zu werden. Ich werde nicht lange drinnen bleiben. Der Verdacht wird schon bald auf jemand anderen fallen. Und dann kann ich mich verdrücken. Ach, noch was. Haltet euch auf gar keinen Fall zu lange im Garten auf. Wenn was schief geht und ihr nicht mehr ins Haus kommt, dann haut lieber wieder ab. Ich muss los. Wagner hasst Unpünktlichkeit. Also dann. Wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Rocky Beach gehört euch. Macht was draus. Just, beeil dich lieber, anstatt das Offensichtliche zu erklären. Verflixt, Skinny legt uns rein, er lässt uns auflaufen. Keine Panik, Zweiter, er wird schon noch kommen. Und wenn uns jetzt jemand sieht, wenn... Siehst du, Peter, es läuft alles nach Plan. Ja, noch. Aber ich sehe schon das nächste Problem. Das da wäre? Wie kommen wir da rein? Du bist doch eh die Sportskanone. Okay, ich frage anders. Wie kommt Justus da rein? Das ist allerdings eine berechtigte Frage. Justus, wann wirst du endlich an deiner körperlichen Verfassung arbeiten? Das tue ich täglich. Mit Chips und Schokolade. Ja, sehr witzig. Also, ich schlage vor, ich klettere als erster rein, danach kommt Justus. Bob schiebt, ich ziehe. So dürfte es gehen. Zum Schluss kommst du, Bob. In Ordnung. Ich schließe mal lieber die Tür ab. Die Luft ist rein, jetzt du, Just. Na komm schon. Noch ein Stück. Und jetzt? Ich hab seine Hände. Hör, Bob. Das reicht. Jetzt kommst du einfach rein. Es geht nicht. Dann zieh dich halt rein. Ah, aua. Willst du das ganze Haus auf dich aufmerksam machen? Hör auf, so zu ziehen, Peter. Du reißt mir gleich die Arme aus. Na, dann werde ich nicht. Komm einfach rein. Ich wehr mich nicht. Es ist mein Bauch. Der wehrt sich. Das ist nicht dein Ernst, Just. Doch. Ich steck fest. Was ist jetzt da oben? Wird das heute noch was? Nein. Wie kann man so bloß idiotisch winzige Fenster bauen? Der Architekt, der dieses Schrotthaus entworfen hat, sollte umgehend verhaftet werden. Ja? Ich krieg... Die Krise? Keine Luft mehr. Na Mann, Just, das ist wirklich... Der Kommentar ist angesichts meiner ohnehin schon erniedrigenden Situation überflüssig, Bob. Ich schaff's nicht. Belassen wir es dabei, okay? Ihr müsst allein ins Haus. Ich bleib draußen. Als Rückversicherung, falls was schief geht. Was meinst du mit schief gehen? Gar nichts. Ich meine nur zur Sicherheit. Kommt schon. Alles, was ihr tun müsst, ist Augen und Ohren offen halten. Ihr schafft das ohne mich. Dann alarmiert ihr Cotta. Aber erst, wenn ihr Beweise für Calhouns Falschgeldhandel habt. Verstanden, Chef. Na los, Bob, mach schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich komm gleich nach. Ich habe eine Idee, Just. Wir versuchen, zur Haustür zu gelangen und dich dort reinzulassen. Wenn's nicht klappt, haben wir Pech gehabt, aber es ist ein Versuch wert. Okay. Ich gebe euch 5 Minuten für die Haustür. Wenn ihr es bisher nicht geschafft habt, dann verlasse ich das Grundstück. Ja, besser ist es. Denk an Skinnys Warnung. So, dann mal hinein in die gute Stube. Hilf mir mal. Jo. Danke. So. Da wären wir also. In der Höhle des Löwen. Beeilen wir uns besser. Sonst verpassen wir noch das Wichtigste. Da kommt jemand! Hallo? Ist da jemand drin? Hallo! Wir müssen uns verstecken. Was? Shh. Hey, hallo. Ich glaube, ihre Tür ist wieder auf. Nein, die klemmt nur ein bisschen. Knapp. Ja, in der Tat. Aber jetzt ist mein Körper so Adrenalin durchflutet, dass es kaum schlimmer werden kann. Los gehen wir. Ich schau mal um die Ecke. Wie sieht's aus? Wie lange sollen wir noch warten, Calhoun? Zur Treppe kommen wir auch nicht. Keine Deckung. Belauschen können wir sie auch von hier aus. Und das nächste Mal, wenn jemand ins Bad geht, sind wir geliefert. Lass mich mal. Skinny hat mich gesehen, hat irgendwie merkwürdig geguckt. Sagen Sie, Mr. Calhoun, dieses Bild dort, wo haben Sie es? Wenn du mir ein Gespräch aufzwingen willst, Junge, weil du die Stille nicht ertragen kannst, solltest du vielleicht besser draußen warten. Nein, Sir, ich meine es wirklich ernst. Ich interessiere mich für Kunst und... Du interessierst dich für Kunst. Wagner, was haben Sie da für einen Burschen aufgetrieben? Halt's Maul, Skinny! Nein, nein, lassen Sie ihn reden. Ich finde ihn amüsant. Von wem ist denn das Bild? Los, Peter! Als Dingwood! Junge, das sieht man doch! Ed Dingwood? Ach ja, natürlich. Ed Stingwood. Mit deinem Interesse für Kunst scheint es aber nicht allzu weit her zu sein, Junge. Wenn du nicht mal den Maler Ed Stingwood kennst. Naja, gehört habe ich schon mal von ihm, nur... Genug! Was läuft hier eigentlich? Was soll dieses Kunstgequatsche? Verzeihen Sie, Mr. Wagner, aber Ihr Lakai hat mit dem Kunstgequatsche angefangen. Wir warten nur auf Sie. Wozu? Warum sagen Sie mir nicht, was Sache ist? Wie Sie wünschen. Bevor Sie noch Angstschweißflecken auf meinen Sitzmöbeln hinterlassen. Was mit dem Geld ist, wollen Sie wissen? Nun, ich habe es nicht bekommen. Das wissen Sie bereits. Aber Sie müssen es bekommen haben. Alles, was ich bekam, war dieser Koffer. Zeitungen! Na und? Die kann sonst wer da reingelegt haben? Sonst wer? Sie meinen mich? Wollen Sie sagen, ich sei ein Lügner, Wagner? Wollen Sie sagen, ich sei einer? Das Geld war in diesem verfluchten Koffer. Wenn es nicht bei Ihnen angekommen ist, dann... Dann muss es Sia gestohlen haben. Ja. Oder Skinny. Ja. Moment mal, ich... Halt's Maul, Skinny. Jetzt bin ich der Dumme? Beaumont hat mich doch bei der Übergabe beobachtet. Halt dein verfluchtes Maul! Sie sind so leicht zu durchschauen, dass es schon fast wehtut. Wie meinen Sie das? Beantworten Sie mir eine Frage. Warum haben Sie mir das Geld nicht persönlich gebracht? Wollten Sie mich mit Ihren neuen kleinen Sklaven beeindrucken? Ich verstehe nicht, was... Dann werde ich es Ihnen erklären, Wagner. Die Übergabe hatte nur einen Zweck. Sie brauchten jemanden, dem Sie die Schuld in die Schuhe schieben konnten. Und wer wäre da besser geeignet gewesen als Ihr frisch rekrutierter Lakai? Aber ich falle nicht auf Ihre plumpen Tricks herein. Sie werden mich bezahlen, Wagner. Die ganzen 200.000 Dollar. Das können Sie nicht machen! Die ganzen 200.000 Dollar. Wir haben da noch gar nichts rausgefunden. Noch heute können wir jetzt nicht durchs Fenster zurück. Wenn ich das Geld vor Sonnenaufgang nicht habe, bis dahin sitzen wir leider hier fest. Werden Sie es bereuen. Das ist ein ganz dummes Missverständnis. Ich kann es mir nicht erklären, aber... Da gibt es auch nicht viel zu erklären. Der Koffer. Haben Sie schon den Koffer untersucht? Glauben Sie, dieser alberne Versuch rettet Sie... Was ist das? Was meinen Sie, Wack? Dieses Gekritzel da. Ah, auf dem Innenfutter des Deckels. Das war vorher noch nicht da. Das ist nicht der Koffer, den ich Skinny gegeben habe. Das ist er nicht. Was redet ihr da? Wir müssen etwas tun. Nein, wirklich. Der Koffer wurde ausgetauscht. An dieses Gekrakel könnte ich mich erinnern. Guten Abend, die Herren. Sia, wer ist das? Wüsste ich auch gern. Der Bursche drückte sich auf deinem Grundstück herum. Wer bist du? Bitte tun Sie mir nichts, Sir. Ich wollte bloß mal sehen, ob meine Frisbee-Scheibe in Ihren Garten gelandet ist. Willst du mich verscheißern, Kleiner? Wir müssen etwas tun. Ich rufe jetzt Inspektor Cotter an. Nein, wir haben noch keine Beweise. Beweise? Es geht hier um Justus' Leben. Überleg doch mal, Peter. Wenn wir Calhoun die Polizei auf den Hals setzen, die aber nichts Belastendes finden, dann haben wir ihn auf der Pelle. Was ist mit Freiheitsberaubung? Calhoun wird behaupten, er habe nur einen Einbrecher festgehalten. Wer bist du? Na gut. Wenn du nicht willst, Sia. Hier ist dein Kärtchen. Lies vor, Skinny. Die drei Detektive, drei Fragezeichen, übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Was soll das denn bedeuten? Du willst wohl nicht mit uns reden, was? Ich habe seinen Ausweis gefunden. Der Bursche hier ist Justus Jonas, wohnt in Rocky Beach. Sagten Sie Justus Jonas? Sagte ich. Kennen Sie den Jungen? Nein, aber seinen Namen. Seit genau 2 Minuten. Sehen Sie doch, hier das Geschmiere auf der Innenseite des Koffers. In der Tat, hier steht Justus Jonas in einer blassblauen Kinderhandschrift. Was geht hier vor? Wie kann denn das angehen? Keine Ahnung. Was hier vorgeht, will ich wissen. Ich weiß es nicht. Der Junge hat das Gott, Geld. Sieh mal, was er da treibt. Sein Name, dieser Koffer. Klar, er hat doch gesagt, dass er Zia das Geld unterjubeln will. Also, Junge, damit der Verdacht auf sie. Will er das machen? Will er ihr es etwa in den Ausschnitt stecken? Oder siehst du sonst noch eine fragende kommende Stelle an diesem knallengen, weißen, glänzenden Lackteil? Peter, könntest du vielleicht den Blick von dieser Dame abwenden und deine Aufmerksamkeit wieder auf Skinny lenken? Dann wirst du sehen, was er vorhat. Hey, was machst du an meinem Rucksack? Was haben wir denn da in dem Umschlag? Ich tippe mal auf 20.000 Dollar. Hab ich mir doch gedacht. Mr. Calhoun, ich denke, damit wäre die Frage geklärt, wo ihr Geld geblieben ist. Das wird ja wirklich immer besser heute Abend. Du willst mir also weismachen, dass sie ja das Geld gestohlen hat. Immerhin habe ich gerade einen Haufen Geld in ihrem Rucksack gefunden. Du hast es nicht darin gefunden. Du warst gerade dabei, es reinzulegen. Reinzulegen? Woher soll ich denn so viel Geld haben? Warum soll ich dann ausgerechnet in Ihren Rucksack legen? Ich denke, das liegt auf der Hand. Sie glauben doch nicht etwa... Du wolltest den Verdacht auf Sia lenken. Leider konntest du nicht ahnen, dass Sia über jeden Zweifel erhaben ist. Sie arbeitet schon seit Jahren für mich. Pech für dich. Dabei lief es gerade so gut für dich, nicht wahr? Ich war kurz davor, Wagner das Hirn wegzupusten... Dann wärst du deine Sorgen los gewesen. Aber ich... Das ist ein Missverständnis. Wohl kaum. Skinny, du verfluchter Hurensohn. Du verdammter kleiner Bastard. Du hattest das Geld die ganze Zeit. Und du hättest tatenlos zugesehen, wie dieser Irre mich fertig macht. Lassen Sie ihn los, Wagner. Loslassen? Ich werde ihm die Seele aus dem Leib prügeln, diesen Verräter. Lassen Sie ihn los. Sonst kann dieser Irre für nichts mehr garantieren. Na schön. Und was ist mit mir? Wollen Sie sich nicht bei mir entschuldigen? Wofür? Dass ich Ihnen so viel Wagemut zugetraut hatte, ein paar Zeitungen in den Koffer zu legen? Sie sollten es als Kompliment auffassen, denn eigentlich halte ich Sie für einen Feigling. Aber kommen wir wieder zu dir, Skinny. Ein Feigling bist du nicht, aber auch nicht besonders clever. Was wollen Sie von mir? Ich denke, das ist offensichtlich. Das Geld. Wenn du es mir sofort gibst, hast du vielleicht Glück. Und ich verbuche diesen Abend unter skurril. Anstatt unter höchst unerfreulich. Also... Wo ist mein Geld? Er hat das Geld nicht. Sieh an, unser Besuch kann also doch sprechen. Was hast du gerade gesagt? Ich sagte, dass Skinny das Geld nicht hat. Ich hab's. Jetzt wird es wirklich interessant. In der Regel wiederhole ich mich nur ungern, aber für den Fall, dass du vorhin meine Frage nicht verstanden hast. Wer bist du? Justus Jonas. Aber das haben sie ja schon rausgefunden. Und was hattest du auf meinem Grundstück verloren? Ich wollte sehen, ob mein Plan aufgeht. Leider hatte ich keine Möglichkeit, unbemerkt ins Haus zu gelangen. Daher war ich gezwungen, mich im Garten aufzuhalten. Dein Plan? Ja, mein Plan, dass sie Skinny des Diebstahls bezichtigen und nicht auf die Idee kommen, jemand anderes könnte dahinter stecken. Doch leider hat sie ja mich entdeckt. Jetzt muss ich umdisponieren. Umdisponieren? Ich werde das Gefühl nicht los, dass du mich auf den Arm nehmen willst. Wie kommt ein Bursche wie du dazu, sich in meine Geschäfte einzumischen? Und wo zur Hölle ist mein Geld? Ich werde es Ihnen erklären, sobald Sie den Revolver weggesteckt haben. Die Höflichkeit gebietet, einen zukünftigen Geschäftspartner nicht mit der Waffe zu bedrohen. Ist er völlig verrückt geworden? Was hat er vor? Ich weiß es nicht. Aber wir sollten uns bereithalten. In Ordnung, Justus. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier sehr ungemütlich werden kann. Du bist ein unerschrockener Bursche. Unerschrocken und möglicherweise völlig verrückt. Eine gefährliche Mischung. Dein Schicksal entscheidet sich in 3 Minuten. Denn genauso viel Zeit gebe ich dir, um mich zu überzeugen. Erzähl mir deine Geschichte und ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen. Meine Geschichte ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich das Geld habe und es ihnen geben kann. Vorausgesetzt, wir kommen ins Geschäft. Ins Geschäft? Was für ein Geschäft? Das gleiche, das sie schon mit Wegner abgeschlossen haben. Ich gebe ihnen das Geld, sie geben mir die Blüten. 200.000 echte Dollar gegen 2 Millionen falsche. Jetzt sofort. Andernfalls werden sie das Geld gar nicht bekommen. Wenn sie glauben, ich hätte irgendwas mit diesen Burschen zu tun, Kalun, dann... Schweigen Sie, Wagner. Ich kann Ihr Geschwätz nicht länger ertragen. Ich weiß, dass Sie nichts mit dem Jungen zu tun haben. Er würde sich niemals mit einem Vollidioten wie Ihnen abgeben. Und nun zu dir, Justus. Du weißt, wo das Geld ist? So ist es. Und du willst mit mir ins Geschäft kommen? Ja. Du bist wirklich sehr... Jetzt reicht es, ich rufe jetzt Kotter an. Nicht hier! Sie werden das Piepsen des Handys hören. Ah, stimmt. Komm, wir schleichen da hinten die Treppe runter. Da ist ein Geländer und sie werden uns nicht sehen. Geschichte ist unwichtig. Es interessiert mich nicht, wie du an den Koffer herangekommen bist. Mich interessiert nur, dass ich zurückbekomme, was mir gehört. Dein Vorschlag ist sicherlich interessant, aber ich fürchte, ich werde nicht darauf eingehen. Denn ich habe eine bessere Idee. Und nun rate ich dir, mir sehr aufmerksam zuzuhören. Und nun? Keine Ahnung. Entweder du sagst Moment mir mal. Sofort... Hier ist eine Falltür im Boden. Oh, hoffentlich knarrt die nicht. Oder ich gehe zuerst. Dir den Komm nach. Weg. Sofort. Perfekt. Verdammt, kein Netz. Auf der Stelle, wo das Geld ist, oder du kannst zusehen, wie ich das Gehirn deines Freundes im ganzen Haus verteile. Danach bist du selbst dran. Meines Freundes? Skinny. Glaubst du, ich hätte nicht gemerkt, dass ihr unter einer Decke steckt? Aber das... Raus mit der Sprache! Du tust lieber, was er sagt, Kleiner. Ich gebe dir noch 5 Sekunden. Also schön. Das Geld befindet sich in einem Koffer, der auf einem Fabrikgelände versteckt ist. Er ist dort angekettet. Skinny hat den Schlüssel. Na also, dann schlage ich vor, dass wir nun alle gemeinsam zu dieser Fabrik fahren und das Geld holen. Auf dem Weg dorthin werde ich mir überlegen, was ich mit euch beiden mache. Vorwärts! Das gibt's doch nicht. Willst du, dass sie uns doch noch hören? Wieso haben wir keinen Empfang? Na, wir sind wohl zu tief unter der Erde. Ich werde ein paar Stufen raufklettern. Ah, Mist, immer noch nichts. Was jetzt? Na, vielleicht klappt's an einer anderen Stelle. Moment, ich mach mal eben Licht. Peter! Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Ich auch, in Kaluns Keller. Ja, nicht nur das. Das ist eine Fälscherwerkstatt. Hier, sieh mal. Mit diesem Gerät lässt sich Papier herstellen und das hier ist eine Druckerpresse. Sieht fast so aus wie unsere. Na ja, nur ungefähr 1000-mal moderner. Und da drüben steht ein Papierschneider. Und hier... Sieh an, was wir hier haben. Geldscheine. Ja, exakt. erstklassige Blüten. Die müssen nur noch geschnitten werden. Ich würde sagen, wir haben soeben den Beweis für Calhouns Geschäfte gefunden. Ja, dann brauche ich jetzt nur noch Empfang und alles ist in bester Ordnung. Ha! Hier habe ich Netz! Großartig! Inspektor Cotta, hier spricht Peter Shaw, wir brauchen Ihre Hilfe. Wo und wobei? Wir sind im Haus eines Geldfälschers. Er hat eine Waffe auf Justus gerichtet. Insgesamt sind es 4 Leute, die gefährlich werden könnten. Ja, Frank Calhoun, 948 Lincoln Drive, Santa Monica. Wir sind unterwegs. Oh, das wäre erledigt. Komm Bob, wir gehen zurück nach oben. Bis Cotta eintrifft, können wir vielleicht das Schlimmste verhindern. Na, hast recht. Verflucht! Sie sind verschwunden! Schon gut, ich bringe sie hin. Was? Ich soll wohl glauben, dass sich hier noch vor kurzer Zeit der Koffer befand. Ich schwöre Ihnen, Mr. Calhoun, dass es genauso war. Ehrlich gesagt interessiert es mich nicht, wo er war. Ich will nur wissen, wo er ist. Ich scheine mich noch immer zu unklar auszudrücken. Sia! Meine Geduld ist am Ende. Du sagst mir jetzt sofort, wo das Geld ist. Ich weiß es nicht. Falsche Antwort. Die nächste Kugel trifft. Und ich frage dich zum letzten Mal, wo ist der Koffer? Ich weiß es nicht. Wie bedauerlich. Dies sind die letzten Sekunden deines Lebens. Stopp! Ich weiß, wo der Koffer ist. Mike hat ihn. Mike Watson. Was? Was? Mike hat einen zweiten Schlüssel. Er hat den Koffer geholt, sobald wir verschwunden waren. Diese kleine Ratte. Du hattest also eine Rückversicherung. Du hast mir nicht getraut. Genauso wenig wie du mir. Offenbar zu Recht. Ich unterbreche die Herren in ihrem geistreichen Schlagabtausch nur höchst ungern, aber die nächste Kugel wird noch immer treffen, Skinny. Diesmal werde ich jedoch auf dich zielen. Er ist in dem alten verfallenen Haus am Stadtrand von Rocky Beach. Das wir als Unterschlupf benutzen. Er wartet dort auf mich. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es für dich. Alle. Cotta ist noch nicht da. Und Calhoun? Er parkt vielleicht woanders und ist zu Fuß auf das Fabrikgelände gegangen. Wir müssen nachsehen. Bist du sicher? Ja, natürlich. Oder willst du Justus etwa alleine lassen? Natürlich nicht, aber... Dann komm endlich. Der Koffer ist verschwunden. Das bedeutet... Dass Calhoun und Co. schon wieder weg sind. Verflucht! Ja, los Peter, wir müssen uns beeilen. Zurück zur Villa. Okay. ja. Meine Fresse, Alter, bin ich froh, dass du endlich kommst. Hat wohl doch länger gedauert, was? Aber Mann, stell dir mal vor. Mike Watson. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Ratte wie du es wagt, sich gegen ihren Herrn und Meister zu erheben? Ich kann das erklären, Sir. Ach ja? Da bin ich aber sehr gespannt. Es war Skinnys Idee. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Er hat mich gezwungen. Was, du lügst? Ich habe niemanden gezwungen. Doch, du... Genug! Ich werde mit Freuden dabei zusehen, wie ihr euch die Augen auskratzt, nachdem ich mein Geld habe. Ich nehme an, es ist in diesem Koffer. Eben nicht. Was soll das bedeuten? Kopien! Kopierte Geldscheine! So viel also zum Thema Vertrauen, Jonas. Sie werden alt, Calhoun. Oder wie erklären Sie es sich, dass jetzt sogar schon eine Bande halbwüchsiger schlauer ist als... Halten Sie den Mund. Wo ist es? Wo ist mein Geld? Er hat es. Er muss es haben. Das ist die einzige Erklärung. Du hast soeben dein Todesurteil unterschrieben, Justus Jonas. Vielleicht nehme ich es zurück, wenn du von nun an alles richtig machst. Ist das klar? Ob das klar ist? Ja. Gut. Du kennst die Frage. Wenn die Antwort dieses Mal nicht stimmt, bist du tot. Das Geld ist in einem geheimen Versteck auf dem Gelände von Titus Jonas Gebrauchtwarenhandel. Ich werde sie hinführen. Nein, ich will Sie nicht auf den Arm nehmen, Inspektor Cotta. Es ist alles etwas schwierig zu erklären. Fahren Sie einfach bitte so schnell wie möglich zurück zur Villa. Cotta glaubt, wir nehmen ihn nicht ernst. Ah, der wird sich schon wieder beruhigen. Peter! Bist du bescheuert? Sie sind nicht da, das gibt es doch nicht. Sie müssen doch längst wieder da sein. Sie sind auf dem Weg zur Zentrale. Calhoun hat die kopierten Geldscheine entdeckt und Justus zur Rede gestellt. Darauf hätten wir gleich kommen müssen. Mein Gott, wer weiß, was er mit ihm angestellt hat. Wir müssen... Sofort zurück. Ruf Cotta an, er soll sich augenblicklich auf den Weg zum Schrottplatz machen. Der wird mich für völlig verrückt halten, wenn ich ihn jetzt schon wieder anrufe. Inspektor Cotta? Ja, es tut mir leid. Die Pläne haben sich nochmal geändert. Calhouns Wagen ist auch nicht hier. Was bedeutet das jetzt? Ja, dass sie jede Sekunde hier auftauchen werden. Und Cotta hoffentlich auch. Aber vielleicht für den Fall, dass etwas schief geht, sollten wir... Das Geld an uns nehmen. Beeilen wir uns. Das Tor zum Hof ist schon zu. Wir müssen durchs rote Tor rein. Dann los. Es ist noch da. Die Frage ist, wohin jetzt damit? Wir nehmen sie einfach mit und verstecken uns dann in sicherer Entfernung. Sie sind hier? Calhoun und sie und alle anderen. Justus hat sie gerade durchs rote Tor geführt. Jetzt ist alles aus. Nein, ist es nicht. Los, rein da. Aber... Na nun, mach schon, Peter. Wir türmen durch den Tunnel. Calhoun wird das Geld nicht in die Finger kriegen. Und uns schon gar nicht. Vorwärts, Peter, die werden jeden Moment die Klappe öffnen. Vorwärts ist gut. Der halbe Tunnel ist mit alten Aktenordnern zugemüllt. Ich komme da kaum vorbei. Ja, dann schieb sie weg. Mach schon. Wo ist nun dieses verfluchte Geheimversteck? Dort, Sir, unter dieser Luke. Und wo genau? Ich verstehe das nicht. Das war fast ein Todesurteil, Justus Jonas! Meine Geduld ist zu Ende. Wo ist mein Geld? Nicht sie weg hier. Der explodiert gleich. Und was ist mit Justus? Gott, da wird jede Sekunde hier sein. Da, sehen Sie doch. Die zwei Burschen. Sie haben die Tüte hinterher. Weg! Sie sind entwischt. Das darf doch nicht wahr sein! Hinterher! Los, raus! Ihr verdammten Freaks! Ihr kompletten Vollidioten! Ihr habt alles versaut, du verfluchter Mistkerl! Da geht mein Geld dahin. Ihr habt mich betrogen. Gleichfalls. Aber sieh mir bitte nach, dass ich im Moment andere Sorgen habe. Calhoun ist schon weg. Mist. Deine Sorgen. Es geht dir um $200,000. Der Typ wird Bob und Peter umbringen. Und du redest von deinem scheiß Geld. Nur hat halt jeder seine Prioritäten. Aber wir können eh nichts mehr ändern. Nein. Es sei denn... Bonbon ist noch weit entfernt. Skinny, kannst du eine Zündung kurz schließen? Wie bitte? Ob du einen Wagen ohne Schlüssel starten kannst. Genauer gesagt, Beaumonts Plymouth. Ja, klar kann ich das, ich meine. Wer kann das nicht? Dann tu es. Sie sind hinter uns. Was? Hinter uns ist Calhouns Lenkel. Mist, was jetzt? Wir müssen sie abhängen. Abhängen? Deine Karre hat gegen Calhouns Geschoss keine Chance. Auf einem Highway vielleicht nicht, aber mitten in der Stadt... Peter, bist du verrückt geworden? Lass mich nur machen. Wie du weißt, bin ich der Meister der Wüstenstraße. Na, das ist aber keine Wüstenstraße. Und es ist auch kein verdammtes Computerspiel. Macht kaum einen Unterschied. Peter, die Ampel ist auf Gelb. Das schaffst du nicht mehr. Natürlich schaffe ich das nicht mehr. Das wird er nicht wagen. Oh, er hat es doch gewagt. Ich das? Weil du dein Geld willst. Wenn du es schaffst, Calhoun außer Gefecht zu setzen, dann kriegst du es. Außer Gefecht setzen? Spinnst du? Der macht kleiner aus als mir. Du sollst ja nicht gegen ihn boxen. Ihn von der Verfolgung abbringen würde schon reichen. Und was dann? Dann ist er hinter mir her. Ich glaube, ich spinne ihm was. Ich gehe nicht dazu, für dich und deine dämlichen Freunde den Kopf hinzulegen. Das tust du ja nicht. Du tust es, um an das Geld zu kommen. Schwachsinn. Die Kohle landet am Ende bei den Bullen, das ist doch völlig klar. Glaubst du wirklich, ich falle auf dein Gesäusel rein, Jonas? Da sind Peters MG und der Lincoln. Gleich haben wir sie. Die Ampel ist rot, diese Fahrt endet hier. Was? Skinny, die Straße ist so gut wie leer, fahr! Die Ampel ist rot. Du hast vor einer Minute ein Auto gestohlen und jetzt scherst du dich um eine rote Ampel? Fahr endlich! Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum ich das tun sollte, Jonas. Weil ich dich darum bitte. Der war gut. Aber ich muss dich enttäuschen. Bitte abgelehnt. Dann tu es wegen des Geldes. Ich werde das verfluchte Geld nicht bekommen. Das weißt du genauso gut wie ich. Ich habe nicht den allerkleinsten Grund, dir zu glauben. Aber... zu vertrauen. Okay. Du hast gewonnen. Es gibt absolut keinen Grund, warum du uns helfen solltest. Wir haben dir misstraut und dich hintergangen. Hätten wir das nicht getan, hätte Calhoun das Geld bei Mike gefunden und uns in Ruhe gelassen, aber so... Ich habe einen Fehler nach dem nächsten gemacht. Und wenn ich Pech habe, werden Bob und Peter sie mit ihrem Leben bezahlen. Verflucht, Jonas, der Plan hätte funktionieren können. Wieso habt ihr euch nicht an die Abmachung gehalten? Und warum hast du dich nicht an die Abmachung gehalten? Weil... Wir versuchen es noch einmal. Du hilfst uns, wir helfen dir. Du verfolgst Calhoun, wir besorgen dir das Geld. Und warum sollte ich dir diesmal trauen? Weil du das Leben meiner Freundin in den Händen hältst. Und ich krieg wirklich die Kohle? Ich kann dir nicht die Polizei vom Hals halten, aber die drei Fragezeichen werden dir nicht in die Quere kommen, Ehrenwort. Die Ampel ist grün. Fahr! Bevor du mich wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigst, meinetwegen. Und jetzt? Calhoun ist schon über alle Berge. Den finden wir nie wieder. Doch. Und wie? Das lass nur meine Sorge sein. Fahr! Ach Mist, jetzt ist die Ampel wieder rot. Die Straße ist frei, Jonas. lassen wir um die Stoßdämpfer gar nicht. Mensch, Peter! Vielleicht sollten wir einfach anhalten. Anhalten und diesem Irren in die Hände fallen? Bist du verrückt geworden? Vielleicht ist er gar nicht so irre. Er will nur sein Geld und... Der Freak schießt auf uns! Das ist Zia! Sie zielt auf die Reifen! Festhalt denn! Soll ich nicht vielleicht fahren? Du bliebst zu scherzen. Hey, ich glaube, ich habe Calhoun abgehängt. Er hat die Kurve nicht gekriegt. Oh, er hat sie doch gekriegt. Calhoun ist wirklich gut. Was ist? Warum gehst du nicht ran? Peter, wir werden gerade von einem Wahnsinnigen durch die halbe Stadt gejagt. Vielleicht ist es wichtig. Ja? Hi Bob, ich bin's. Justus, wir sind... In Schwierigkeiten, ich weiß. Wo seid ihr gerade? Ja, an der Kreuzung De La Vina Street, Washington Road. Okay, wir sind unterwegs. Wir versuchen, Calhoun den Weg abzuschneiden. Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Aber wer ist wir? Skinny und ich. Skinny? Ja, das ist auch sein Handy, mit dem ich gerade telefoniere. Ich erkläre es dir später. Also, wir sind jetzt an der De La Vina Street. Und Peter biegt gerade in den Ocean View Boulevard. Was war das? Zia schießt auf uns. Ja, großartig. Und jetzt? Jetzt kommt das Justus Jonas Spezialmanöver. Das würde es mir nicht gefallen. Es ist ganz einfach, Skinny. Wir müssen nur schnell sein. Vertrau mir. Bob, sag Peter, er soll die übernächste Straße links reinfahren. Und dann die nächste wieder links. Wir werden den ersten links nehmen und Calhoun den Weg abschneiden. Okay. Just, Peter sagt, das sei eine Sackgasse. Ich weiß, aber das ist die einzige Straße, die in Frage kommt. Also los, ruf Cotter an und bestell ihn her. Davon links. Und du meinst, dass das gut geht? Keine Ahnung. Halt vor der Kreuzung an. Sobald Peter vorbeifährt, fährst du sofort auf die Kreuzung und wir steigen so schnell aus, wie wir können. Klar? Klar. Jetzt! Los, raus! Beeil dich, Skinny! Justus? Wir sind hier. Just! Mann, das war... Spektakulär, echt. Hast du Cotter erreicht? Ja, er ist unterwegs. Gut. Dann kommen wir mal zum zweiten Teil unserer Abmachung. Bevor euer lieber Freund und Helfer hier aufkreuzt. Das Geld, wenn ich bitten darf. Wie bitte? Das Geld, jetzt! Gib es ihm, Zweiter. Just, ich glaube, ich höre nicht richtig. Wir haben eine Abmachung. Skinny hat uns bei der Verfolgungsjagd geholfen. Allein hätte ich nicht mal einen Wagen starten können. Dafür kriegt er das Geld. Aber... Hier, Skinny. Bob, ich glaube nicht, dass du das jetzt gemacht hast. Hey, Skinny. Danke für deine Hilfe. Gleichfalls. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst, Skinny? Die Polizei wird dich früher oder später schnappen. Das lass mal meine Sorge sein. Ihr verfluchten Bengel. Ihr verdammten Rotzlöffel. Gebt mir mein Geld. Sofort! Skinny, lass die Tüte... Okay, ich nehme an, das war mein Geld, das gerade über die Mauer geflogen ist. Dann bist du der erste, Skinny. Und danach mache ich euch der Reihe nach kalt. Auf ihn! Sie werden niemanden mehr... Mutig, aber zwecklos, Junge. Mit euch vielen werde ich allemal fertig. Stehen bleiben. Lassen Sie die Waffe fallen. Inspektor Cotta! Ich sagte, lassen Sie die Waffe fallen. Auf der Stelle! Wenn Sie mich umbringen, haben Sie ein echtes Problem. Überlegen Sie sich das besser. Das werdet ihr bezahlen. Wenn ich wieder auf freien Fuß bin, seid ihr die Ersten, die bezahlen werden. Da ist noch jemand. Eine Frau auf dem Beifahrersitz. Meine Kollegen sind schon bei ihr. Ich würde sagen, das war zur Abwechslung mal nicht nur in letzter, sondern in allerletzter Sekunde. Danke, Inspektor. Hey Skinny, runter von meinem MG! Wie soll ich denn sonst über die Mauer kommen? Was? Lassen Sie ihn laufen, Inspektor. Ich erkläre es Ihnen später. Erzähl mal. Was ist hier überhaupt los? Es war so. Ein Geldkoffer wurde von einem Unbekannten über den Zaun des Schrottplatzes. Justus, wie kam eigentlich dein Name in den Koffer? Mir war doch von Anfang an klar, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte. Jetzt weiß ich's wieder. Mein Onkel hat ihn mir einmal geschenkt, als ich noch ganz klein war. Ich war damals so stolz auf den Koffer, dass ich sofort meinen Namen reingeschrieben habe. Der Geldkoffer sah genauso aus. Skinny hatte sich demnach einen ähnlichen Koffer aus dem Schrottplatz ausgesucht. Und wie der Zufall wollte, war es gerade dieser. Diesmal habt ihr euch aber auf ziemlich dünnem Eis bewegt. Das hätte sehr leicht schiefgehen können. Ich weiß, ich war sehr leichtsinnig. Ich dachte, wir könnten diesen Fall mit links lösen, aber da lag ich wohl falsch. Mit links? Wenn man sich mit Skinny Norris einlässt, dann liegt es auf der Hand, dass es Probleme geben wird. Gewaltige Probleme. Apropos Skinny. Warum ist er eigentlich Hals über Kopf verschwunden? Er hatte vor uns doch nichts zu befürchten. Also, ist es so, Inspektor Kotter. Skinny hatte... Redet ihr von mir? Skinny! Guten Abend allerseits, Inspektor. Tut mir leid, dass ich vorhin so schnell verschwunden bin. Aber ich wollte vermeiden, dass ein Unbefugter das Geld findet. Also habe ich es auf der anderen Seite der Mauer gesucht. Hier ist es. Ich nehme an, dass mir hierfür ein Finderlohn von 10% zusteht. Also 20.000 Dollar. Soll ich mir die schon mal aufnehmen? Immer langsam. Um genau zu sein, war auf der anderen Seite der Mauer eine Gruppe zwielichtiger Gestalten bereits dabei, die Tüte unter die Lupe zu nehmen. Ich bin mir sicher, dass sie sie nicht zur Polizei gebracht hätten. Und bedenken Sie, dass ich damit auch hätte verschwinden können. Aber ich bin ein ehrlicher Staatsbürger. Schon gut, du kriegst deine Belohnung. Ich kann dir nicht versprechen, dass es 10% werden, aber wir werden schon sehen. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, legen diese drei Gestalten dort keinen Wert auf eine finanzielle Entlohnung. Vielleicht wäre es daher möglich, ihre Belohnung ebenfalls auf mich umzuschreiben. Ohne mich hätten die sagenumwobenen drei Satzzeichen dieses Mal nämlich ziemlich alt ausgesehen. Jetzt mach aber mal einen Punkt, Skinny. Wieso regst du dich denn auf, Peter? Ich gönne Skinny die Belohnung. Wie bitte? Du wirst erst mal eine Weile aus Rocky Beach verschwinden, richtig, Skinny? Allerdings. Je weiter weg von euch, desto besser. Dann sind wir uns doch einig. Denn wenn du mich fragst, kann es für die drei Fragezeichen keine größere Belohnung geben als ein Rocky Beach ohne Skinny Norris. Da hast du allerdings recht. Das dürfte das erste Mal sein, dass wir mit Skinny einer Meinung sind. Und das letzte Mal. Verlasst euch drauf. Peter, vielleicht solltest du auf deiner Spur bleiben. Aber dann macht es doch keinen Spaß. Genial. Pass auf! Mensch, Jus, glaubst du, ich bin blind? Oh, jetzt aber genug mit den Spielchen. Jetzt gebe ich Vollgas. Da ist eine Kurve. Meinst du, das schaffst du noch? Was ist das denn für eine Frage? Ich bin Meister der Wüstenstraße. Schon vergessen? Ich meine ja bloß, falls dir jemand entgegenkommt. Da habe ich Pech gehabt. Pass auf, der Mercedes! Ah!